wunderbar die Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin und erhängete sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es taucht auf, dass es taucht in die Gastphilosophie, in die Gastbelohnung, es passt in die.